Minister kommt ans Zwischenstudio rein. Heute Abend glaubt ich, werde er wieder göttlich sein. Klabauterbach ist garantiert dabei. Von welchem Stoff ist er heute wohl high? Crack Lives Matter, ja, so muss es sein. Ohne Staub in der Nase kommst du nirgendwo rein. Crack Lives Matter in der Talkshow heute Nacht. Mit der richtigen Dosis auf Linie gebracht. Sie steigen hoch durch Lügenbetrug. Käufliche Diener der WEF. Sie haben für Werte keine Zeit, weil Systemtreuer heißt Tugendleid. Crack Lives Matter, ja, so muss es sein. Ohne Staub in der Nase kommst du nirgendwo rein. Crack Lives Matter in der Talkshow heute Nacht. Mit der richtigen Dosis auf Linie gebracht. Flying high, the stage. Lobbyisten in ihr Krokodilstränen. Demokratie erlangt man nicht mit dem Kreuz, sondern auf Barrikaden mit einem starken Voice. Crack Lives Matter, ja, so muss es sein. Ohne Staub in der Nase kommst du nirgendwo rein. Crack Lives Matter in der Talkshow heute Nacht. Mit der richtigen Dosis auf Linie gebracht. Crack Lives Matter, ja, so muss es sein. Ohne Staub in der Nase kommst du nirgendwo rein. Crack Lives Matter in der Talkshow heute Nacht. Mit der richtigen Dosis auf Linie gebracht.